Verletz ihn nicht, Fürst. Vergib deinem Bruder, so wird dir vergeben. Liebe und Vergebung sind das heiligste Gebot. Mein Land zu reinigen, lautet mein Gebot. Wartet in Geduld auf das jüngste Gericht. Vernehmt den Schwefelduft und des Teufels Gesicht. Ob arm, ob reich, ob krank, ob Moslem, Christ, ob Jud. Hören Dämonen Gesang und sehen die Höllen Blut. Mit dem Schlüssel der Macht öffnen wir das Tor. Es wird ewige Nacht. Wir sind das schwarze Tor, die Tor.